4. Chöre von Die Gedichte von Sommer und Tod von Ernst Blass. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Chöre. Wir lagen lang an Küsten und sind nun aufgewacht, ach, wenn die andern wüssten um unsere Mitternacht. Das Wasser in dem Tale, der Berg in dunkler Ruh, die Luft ist leis und fahle und schillert immerzu. Wir sind im nächtigen Walde ein flatternder Verein, die schwesterliche Halde pflegt ihre Brüderlein. Von Spitzen über Täler wir setzen kühn hinweg, wir fliehen die Sterbemäler und suchen doch Versteck. Auf Gipfeln und auf Graten uns wächst ein hoher Schwung, von unseren Mannestaten blüht die Erinnerung. Und während wir uns halten im Wind, der uns umgibt, verspüren wir ein Walten und fühlen uns geliebt. Es wurde um uns stummer, wir werden nicht geschreckt, da Wolke wie ein Schlummer nur unser Sein bedeckt. Und wenn vom Geigenspiele ein Hauch vorüberstreift, ist's schon, als ob am Ziele uns eine Hand ergreift. Im Himmel und auf Erden ist eine Allgewalt, der Hirte aller Herden, er bleibt ein starker Halt. Die Sonne, die auf allen viel Seiten uns bescheint und die in ihrem Wallen so scheidet wie vereint. Die Fische auf dem Grunde sind ihm anheimgestellt, der wolkengroße Runde steht an dem Himmelszelt, die Flüsse in den Ländern, sie nehmen ihren Lauf, und nichts mag sich verändern, er sehe denn darauf. So ist in heiligem Walten die ganze Welt vollbracht, den Jungen und den Alten wird immer Tag und Nacht. Ende von Chöre. Aufgenommen von Gabi.